Soundcheck. Electric 80s, eine musikalische Renaissance mit heutigen Mitteln. Am Mikrofon ist nach wie vor Thomas Elbern. Die italienische Formation Planet Funk klingt wie Duran Duran der Neuzeit. Wir hörten sie mit Inside All the People, wo sie sich den britischen Sänger Dan Black in ihr Studio nach Neapel holten, um diesen Song zu produzieren. Die Münchner Dakar und Grinser haben sich so eher der Electronic Body Music Phase der 80er verschrieben. Das machen sie allerdings mit dem gleichen Geist, aber mit den Mitteln von heute. Hören wir sie mit Take Me Naked. We'll be right back. Take what you can get, baby. are a disc. Das war ein richtiger kleiner Hit für Martin Gretschmann alias Konsole, den man auch so in die Schublade Electric 80s steckte, obwohl das in den 80ern rein technisch noch gar nicht machbar gewesen wäre. Allerdings diese Kombination aus Commodore, Computer Sounds und dieser lustigen Roboterstimme, das hatte was. Hier wieder eine englische Gruppe, die voll auf Synthie-Pop der 80er setzt, aber aus der Jetztzeit kommt. Die Gruppe nennt sich Ladytron und ihr kleiner Hit Paco. Zurzeit wieder präsent ist Mark Almond und Dave Ball alias Soft Cell. Nach all den Jahren haben sich die zwei wieder zusammengerauft, nicht nur um alte Hits wie Tainted Love zu spielen, sondern auch um neue Songs zu machen. Interessanter dagegen, wenn sich zwei Welten begegnen, die des Techno-Produzenten System F und der Stimme von Mark Almond. Heraus kam eine Kollaboration, die kaum besser demonstrieren konnte, wie es klingt, wenn die 80er hier durch die Stimme von Mark Almond repräsentiert und die 2000er durch den Club-Sound von System F präsent sich begegnen. System F featuring Mark Almond mit Soul on Soul. Vor kurzem veröffentlichte die amerikanische Gruppe A ihr Album Hi-Fi Series. Mit moderner Aufnahmetechnik bestückt wird hier einem Sound gefrönt, der stückeweise extrem an die alten Police erinnert. Das liegt sicher auch an der Stimme des Sängers, aber auch die Gruppe hat sich die Inspiration für das folgende Stück sicher aus den frühen wilden Tagen dieser englischen Band geholt. 6 o'clock on a tube stop waiting for a subway train. So alone, why does everybody look the same? And to the right, there's a sign, it's telling me which way to go. And to the left, there's an old man shouting at the radio, the radio. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. 6 o'clock on a tube stop. On a subway train. On my own, so alone. Why does everybody look the same? And there's a man with a gold band, but he's got his eye on mine. And there's a bomb in a sports bag, could go off at any time, at any time. Well, my knees don't work, I start to shake. Ich habe sie in der ersten Stunde schon mal erwähnt. Zoot Women, die geschickt den Sound der 80er mit dem Sound von heute kombinieren. Und das Ganze wirkt schon fast so, als wäre es auf dem Reißbrett entstanden. Das war nicht die Hall and Oates-Variante, sondern die etwas aggressivere Zoot Women mit Living in a Magazine. Nochmal zurück zu Miss Kitty. Sie hat Sweet Dreams von den Eurythmics gecovert, aber auch durch eigene Songs eigene Akzente gesetzt. Beispiel in ihrem Song 1982 zitiert sie textlich von Déjà-vu bis Fade to Grey über Blue Monday, frühe 80er-Hits, und macht daraus einen eigenen Text in einem dazu passenden Soundkostüm. Hier ist Miss Kitty. Von dem Sampler Electrophysics, Miss Kitting and the Hacker 1982. Weiter geht es mit den Alpine Stars aus dem englischen Manchester. Sie klingen heute so, wie viele englische Bands Anfang der 80er gerne klingen wollten. Aber die Technik war einfach noch nicht so weit. Alpine Stars mit Snow Patrol. Patrol, save your soul. Take it. That's as long as you depend on me. Klingt alt, ist aber garantiert aus den letzten Jahren. GD Lux vom Sampler Electrophysics mit Air Force One. Bowie Electric ist ein Duo aus New York, die wie viele andere Heimwerker sehr Sampling-basierten Sound im Wohnzimmer basteln. Die Stimmung, die sie allerdings produzieren, erinnert an die 80er, an Gruppen wie This Mortal Coil, frühe Cocteau Twins, düster, ja sehr nebulös, auch hier wieder mit den Mitteln von heute produziert. Eine elektronische Wall of Sound eben. Like Düsseldorfer Formation To Rococo Road mit ihrem Instrumental Telema. Das war's auch schon fast in dieser Ausgabe des Soundchecks. Hören wir bis zu den Nachrichten noch die Berliner Formation Tarwater mit Noon. Am Mikrofon war Thomas Elbern und ich sage jetzt schon mal Tschüss. So we didn't pull out in time. So we pushed the line.